Der Tag wird kommen, und du wirst dir nichts sehnlicher wünschen, als dass es bald soweit ist. Das ist dein Problem. Der Tag wird kommen, an dem es jede Faser deines Körpers durchdringt und zur Routine wird und zu einem Problem. Der Tag wird kommen und du bleibst alleine zurück, du und dein zerfetztes Herz, und du hast ein Riesenproblem. Es geht um die große Liebe. Große Liebe. Große Liebe. Wie Legolas darfst du das Ziel nicht verfehlen. Hast du es geschafft, die große Liebe zu finden? Doch dir fehlt der eine Ring, um sie auf ewig zu binden. Dann geh mal wieder auf sie ein, stell den Fokus nicht zu klein wie Sau ins Auge, denn sonst bist du bald allein. Musst ihre Wünsche schnallen und nicht wie Theo den in Lethargie verfallen. Mit Fernbedienung und im Bier sitzt du auf deinem Thron. Du glaubst, es hält für immer, doch das ist eine Illusion. Du darfst jetzt nicht vergeigen, musst den höchsten Berg besteigen. Wie Sam und Frodo deine wahre Größe zeigen. Wahre Größe zeigen. Yeah. Ständig bist du auf der Suche nach dem großen Glück und schreckst nicht mal vor Schlampen aus der Kneipe zurück. Doch hier ist nicht dein Platz, du weißt, es gibt Rabatz, wie bei Gollum auf der Suche nach freiem Stall. Meine große Liebe ist schon lange fortgegangen, also hab ich irgendwas mit irgendeiner angefangen. Das hilft nur deinem Horn, Geduld bringt dich davor, wie damals bei Arwen und Aragorn. Stark und leise, wie Galadriel so weise, und geh mit ihr auf diese wunderschöne Reise. Wunderschön, wunderschön.